1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht, heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heißt Ilona und ist 55. Ilona, hallo. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, klasse, dass ich sie dran hab. Ja. Ich freue mich auch, dass du da bist. Sag mal dein Thema. Ja, mein Thema ist einfach nur, dass ich einfach mit dir reden kann. Mhm. Über was denn? Ja, ich höre dich im Radio mit meinem Mann so düsenmäßig auf der Autobahn und seit einiger Zeit auch im Fernsehen. Mhm. Und jetzt bin ich einfach betroffen bei dem, was du auf dem Thema hast. Ja. Mein Mann ist also schwer verletzt seit dem 30.08. Schwer verletzt? Ja. Das heißt, ihr hattet einen Autounfall oder er hatte? Nein. Er ist schwerst verletzt von der Berufsgenossenschaft. Er hatte einen Unfall auf der Arbeitsstelle und ist seit 7 Wochen im Krankenhaus. Was für einen Unfall hatte er denn? Er wurde von einem Radlader überfahren, überrollt. Von einem Radlager, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie groß, wie schwer war das? 15 Tonnen. 15 Tonnen? Ja. Und dieses Radlager ist wo genau über ihn gefahren? Über den Unterkörper bis zum Brustkorb, Gott sei Dank nicht über den Kopf und nicht über den Rücken. Er hat also keine Kopfverletzung und keine Rückenverletzung, also Rückenmarksverletzung. Wie ist denn sein Zustand im Moment? Scheiße. Beschreib mal. Ja, er liegt seit 7 Wochen, war 3 Wochen im künstlichen Koma wegen der Schmerzen. Das ist so komisch. Ich habe jetzt dich im Bild, ich rede aber gar nicht mit dir, ne? Doch, du redest mit mir. Guck mal am besten nicht den Fernseher, das irritiert nur. Ach so, dreh dich am besten mal rum und dann kann man besser und konzentrierter sprechen. Nein, er ist also sehr schwer verletzt. Ja. Er hat totale innere Verletzungen. Er hat einen künstlichen Darmausgang, hat einen Urinausgang aus der Blase, nicht aus dem Penis. Wenn 15 Tonnen über den Unterkörper rollen, denke ich mir, da ist alles kaputt. Alles. Ist er im Moment bei Bewusstsein? Ja. Ganz klar ansprechbar. Mussten die Beine amputiert werden? Nein. Nein, so schlimm ist das nicht. Die Beine sind auch involviert, aber das ist nicht der Fall. Mhm. Ganz schlimm. Wie nimmt er denn diesen schweren Unfall, das Unglück auf? Unterschiedlich. Du kannst heute reinkommen ins Krankenzimmer, da ist er relativ gut drauf. Heute war ich da, dann ist er sehr deprimiert. Ich meine, das muss man ja erstmal wahrnehmen, dass man aus dem Leben so gerissen wird, ne? Wahrscheinlich bekommt er aber auch so starke Schmerzmittel, die ihn Nicht mehr. Also, die Beine wird man wieder herrichten können. Wir haben keine Prognose. Es gibt keine Prognose über diesen Fall. Das heißt, er wird noch lange im Krankenhaus liegen müssen? Wir haben die erste Krankenbescheinigung bis zum 1.13. Das wird also noch sehr lange dauern. Niemand weiß, was dann sein wird. Zwei künstliche Ausgänge. Genau. Ich vermute mal, dass die Nieren und die Leber alles verletzt. Alles. Hör mal, rede ich jetzt mit dir oder mit dem anderen? Nein, du redest mit mir. Weil die Stimme jetzt am Telefon anders anhört als im Telefon. Hast du ein bisschen was getrunken? Ja. Ja, ne? Ich mach's dir gar nicht zum Vorwurf. Wenn man sowas Schlimmes hat, dann kann das schon mal vorkommen. Nee, weil du hörst dich jetzt am Telefon anders an als im Fernsehen. Natürlich. Habt ihr Kinder? Ja, 2. Wie alt sind die? 22 und 19. Ja. Stehen die dir bei? Sehr. Ja. Ja. Wie ist das denn für dich jetzt mit dem schweren Schicksalsschlag umzugehen? Ziemlich gut. Ich komme da ziemlich gut mit klar. Du kommst gut damit klar? Ich komme ziemlich gut damit klar. Wie ist das zu erklären? Weiß ich nicht. Ich bin eigentlich so eine starke Frau, dass ich da relativ gut mit klarkomme. Aber alle meine Verwandten sagen und Bekannten sagen, wie kannst du das schaffen? Ich schaffe es. Aber trinkst du Alkohol, um mit dem Druck auch, fertig auch, zu... Auch. Trinkst du regelmäßig Alkohol? Jo. Jeden Tag? Ja. Wie viel? Sag ich jetzt nicht. Ja, komm, jetzt unter uns. Jetzt reden wir schon, lass uns offen reden. Ja, wir sind ja nicht unter uns. Nee, aber wenn wir jetzt schon reden, müssen wir auch offen Doch, reden. Doch, auch, ja, mach ich. Also viel am Tag? Nee, nicht viel am Tag. Aber regelmäßig? Am Abend, ja. Und was trinkst du? Bier. Bier. Nimmst du auch Tabletten, Beruhigungstabletten? Nein, nein. Hast du mit dem Alkoholtrinken angefangen nach dem Unglück? Nein. Vorher schon? Haben wir zusammen gemacht, mein Mann und ich. Ach so. Hast du jetzt noch mehr getrunken nach dem Unglück? Nein. Weniger. Weniger? Weniger. Weil kann ich ja nicht. Ich muss ja da sein. Ich wundere mich, wenn du sagst, ich gehe gut damit um. Nein, oder ich gehe nicht gut damit nee, um. Nee, das ist doch wahrscheinlich auch nur eine Maske nach außen, ne? Ja. Ja, das glaube ich nämlich auch, denn da kann man nicht gut mit umgehen im ersten Moment. Das ist ja so schlimm. Ja. Welche große Angst oder welche Angst hast du? Gar keine. Ich habe nur Hoffnungen. Welche Hoffnung hast du? Ja, dass der Uli da rauskommt. Der Uli war 3 Wochen im Koma. Hm. Im Wachkoma. Hm. Um seine Schmerzen zu lindern. Hm. Und, nee. Da habe ich keine Probleme mit. Hm. Aber das war ja eine schlimme Zeit, wo du... Oh, aber hallo. Auch Angst um sein Leben hattest, ne? Was? Da hattest du sicher auch Angst um sein Leben. Um mein Leben? Nee, um sein Leben. Sein Leben, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Ja. Hm. Wie oft gehst du ins Krankenhaus? Jeden Tag. Wie lange bist du bei ihm? Unterschiedlich. Als er im Koma lag, war ich höchstens eine halbe Stunde da. Und jetzt bin ich immer 1-2 Stunden da. Mhm. Ich kann es nicht länger ertragen und will ich auch nicht. Ja. Ich versorge ihn da mit seiner Wäsche und der Uli ist auch sehr, darf ich den Namen überhaupt nennen? Ja, na klar. Okay. Der Uli ist auch sehr, depressiv, ist ein sehr negativer Mensch. Mhm. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Über was redet ihr denn dann, wenn du da bist? Ja, eigentlich nur um mach dies, mach das, tu jenes. Ist nicht so schön. Sagt er denn, äußert er sich über seine Zukunft? Nein, ja gut. Heute erste Mal. Was machen wir, was bauen wir um? Wir haben Haus, wir haben Garten, wir haben Hund. Er ist niederschmetternd. Ja, aber da ist die Sehnsucht natürlich nach Hause zu kommen und er denkt schon darüber nach, wie kann ich aber es gibt keine richtige Prognose von den Ärzten. Nein, überhaupt noch nicht. Mhm. Geht auch nicht. Mhm. Der hat also heute noch Thrombosen, der hat Fieber gehabt, 40 Grad. Das ist natürlich für so einen Fall sehr schlimm. Mhm. Boah. Nein, das sind keine Prognosen. Da sind erstmal 4 Operationen noch angesetzt. Ja, was muss da noch gemacht werden? Ach, Sie wissen nicht, was da ist. Hm. Der Mann ist Matsche unten. Hm. Da sind noch Hilfsoperationen, Beinoperationen. Ja, das kann da man sicher. Ist überhaupt keine Prognose. Das kann man sich ja auch wirklich vorstellen, wenn so viel Tonnen über einen Menschen rüberrollen. Ja, ja, genau. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Unglück gekommen? Ja, da sagt der Arbeitgeber was anderes als mein Mann. Mhm. Was sagt denn der Mann? Der Mann sagt, dass er da mein Mann ist Betriebsleiter in diesem Betrieb gewesen. Er sagt, er hat da irgendwelche, so Lichtdinger da, was da irgendwas kommt. Boah, ich kann Ihnen das nicht erzählen. Ich merke auch, dass sich das schon auch anstrengt und du auch. Nein, streng mich nicht an. Ich bin eigentlich ziemlich ruhig. Ich bin nur jetzt im Fernsehen und das habe ich noch nie gehabt. Ja, aber es ist natürlich hoch emotional, das kriege ich schon mit. Mhm. Du sagst zwar immer, dass du da cool bist, aber ich glaube tief in dir bin ich cool. Nee, in dir bist du überhaupt nicht da. Ich bin nur ruhig. Ja. Ilona, Ich schlage vor, dass wir dich jetzt nochmal in Ruhe im Hintergrund zurückrufen. Ja. Ne? Das ist doch ganz gut. Dann könnt ihr auch nochmal in Ruhe sprechen, meine Psychologin und du. Ich wünsche von ganzem Herzen deinem Uli alles Gute. Jo, danke. Habt beide Kraft, dass ihr durch diese schwere Zeit durchkommt. Das wir auch haben. Ja. Du legst bitte auf und Sabine ruft dich an. Gerne. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Mark 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Mark. Um was geht's bei dir? Ganz große Umschreibung, Liebeskummer. Oh. Erzähl mal, was ist denn da so kummervoll? Ja, folgendes Problem. Ich hatte eine feste Beziehung 8 Jahre lang bis diese Woche Montag. Und hatte zeitgleich zu dieser Beziehung eine Affäre, die genau 2,5 Jahre gedauert hatte. Hast du natürlich schon einen fulminanten Fehler gemacht, um das mal gleich zu bewerten. Aber erzähl mal weiter. Ja, so, meine Affäre habe ich über alles geliebt. Und deine... hast du über alles geliebt und die feste Beziehung, die du seit 8 Jahren hast, hast du nicht so sehr geliebt? Dies eine Schlafen. Die Beziehung. Das eine Schlafen wurde immer weniger und ich habe mich wirklich in meine Affäre verliebt und wie gesagt, und die hat 2,5 Jahre lang gebettelt oder 2 Jahre gebettelt, dass ich zu ihr stehen soll, dass ich zu ihr kommen soll. Was ich mir nicht getraut habe, wie gesagt, Haus, Frau, Kind. Und meine Affäre hat am 2. Oktober jemanden kennengelernt auf einer Party, der ihr praktisch das vermittelt hat, positiv für sie da zu sein, auch in schweren Zeiten für sie da zu sein, so wie ich nicht immer für sie da sein konnte. Also ich kann ja mit einer Affäre kann man nur nicht rund um die Uhr zusammen sein. Heißt das, dass die Affäre jetzt auch mit dir Schluss gemacht hat? Ja. Also am Montag hat deine langjährige Freundin, Partnerin, mit der du 8 Jahre zusammen warst, mit dir Schluss gemacht? Nein, ich habe meine Hauptbeziehung beendet. Du hast sie beendet am Montag? Ja, und ich sage mal, 3 Stunden später hat mir dann meine Affäre gesagt, dass es leider zu spät ist. Hättest du ihr denn noch das sagen können, dass du Schluss gemacht hast mit deiner Freundin? Ja, das weiß er. Nee, ich meine, hattest du ihr das noch sagen können, bevor sie dann gesagt hat? Ja. Und da hat sie gesagt, es ist zu spät. Ja, es ist zu spät. Jetzt kriegst du das serviert, was du alles falsch gemacht hast in allen Jahren. Ja. Aber wirklich. Jetzt stehst du da, jetzt hast du beide verloren. Jetzt habe ich alles verloren, ja. Wie hat denn deine langjährige Partnerin darauf reagiert, dass du dann Schluss gemacht hast? Ganz gefasst. Wie hast du es denn begründet? Na, dass ich eine Affäre habe. Eine andere Frau an meiner Seite. Und da war sie gefasst? Ja. Meinst du, sie hat das irgendwie geahnt? Ja, definitiv. Aber gesagt hat sie es nicht? Sie hat das natürlich öfter mal nachgefragt, aber man streitet ja sowas ab. Montag, das war also jetzt quasi vorgestern. Nein, davor die Woche. Achso, davor die Woche. Davor die Woche, und ja. Wo wohnst du im Moment? Bei Berlin. Eberswalde. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Wohnst du noch bei deiner Ehe? Ach so, ja. Wir wohnen noch, Dann ist die Stimmung wahrscheinlich extrem kühl, ne? Ja, extrem kühl. Ja, Herr, du musst das Haus verkauft werden, alles und alles. Wie alt ist euer Kind? 5, wird 6. 5. Alles auch sehr schlimm für das Kind. Ja, auf jeden Fall, ja. Und die Affäre, die hat jetzt da eine Beziehung mit dem Neuen, den sie Anfang Oktober kennengelernt hat. Naja, ich will nicht sagen Beziehung, aber ich denke mal, das ist ein Schutz. Also sie liebt mich, das hat sie mir selber gesagt, und sie ist auch nicht glücklich, aber ich denke mal einfach mal, dass das ein Schutz ist. Das biegst du dir vielleicht jetzt so hin? Nee, das hat sie ja so gesagt. Wie, was ist ein Schutz? Weil sie unglücklich war über die Situation, über die 2,5 Jahre. Ach so, deshalb hat sie sich dann jemand anders angelacht, meinst du? Aber das ist auch definitiv, dass sie gesagt hat, nee, jetzt ist Schluss, jetzt will ich nicht mehr. Sie hat es am Anfang rumgeeiert, also war nicht wirklich hundertprozentig und Die sagte, das ist zu spät. Aber, Und jetzt jammerst du. Verstehst du? Ich finde schon, ja. Das, ja. Ich hatte dich gerade nicht verstanden. Nein, ich habe gesagt, und jetzt jammerst du. Ja, jetzt jammer ich, ja. Nochmal zur Erklärung. Wenn diese Beziehung, mit der du 8 Jahre zusammen warst, wenn das sich schon so ausgelebt hatte und ja eingeschlafen war alles, warum hast du nicht gesagt, ich gehe? Ja, ich weiß es nicht. Wegen dem Kind wahrscheinlich. Ja, das ist immer so die Standard. Nee, das hat nichts mit Standard zu tun. Wahrscheinlich wäre das für das Kind besser gewesen, wenn das geordnet sich getrennt hätte, vielleicht schon vor einem Jahr. Wahrscheinlich, ja. Das haben wir jetzt auch. Wir gehen ja sehr vernünftig damit um jetzt zu Hause. Also es ist jetzt nicht, dass jetzt hier Krieg ist oder Rosenkrieg. Nee, wir gehen ja sehr vernünftig miteinander um. Also ihr wollt euer Haus verkaufen und jeder zieht dann in seine eigene Wohnung irgendwo hin. Genau, genau. Mensch, Marc, was kann man da jetzt sagen? Jetzt kann man nur sagen, versucht das hinzubekommen, dass ihr euch wirklich ordentlich miteinander verhaltet, deine Frau, deine Partnerin und du wegen des Kindes. Ne? Ja. Das kann man sagen. Ja, und darüber hinaus, wenn du Glück hast, kommt die Affäre zu dir zurück. Und ja, was ich natürlich hoffe, ja. Was du hoffst, aber generell gilt es halt daraus, die Lehre zu ziehen, dass so etwas nicht wieder vorkommt und dass man ehrlicher miteinander umgeht. Ja. Ja, leider zu lange gewartet, ja, das ist richtig. Ja, das ist die Lehre aus der ganzen Geschichte. Ja. Mehr kann ich dir gar nicht sagen, Marc. Du musst jetzt durch. Da gibt's nichts zu beschönigen. Nee, leider nicht. Das stimmt, ja. Dann wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön. Sag schöne Grüße nach Eberswalde. Ja. Schöne Gegend, wo du wohnst, finde ich. Ja, ich weiß. War ich schon sehr oft, finde ich sehr schön. Ja. Lieber Marc, alles Gute wünsche ich dir. Ja, dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch sagen, was wir morgen machen. Morgen heißt unser Thema, morgen ist ja Themennacht, morgen heißt das Thema, ich trage eine große Verantwortung und möchte folglich mit Leuten sprechen, die das von sich sagen, zum Beispiel ein Flugkapitän, zum Beispiel ein Mensch, der gerade die Firma seines Vaters übernimmt, vielleicht jemand, der jemanden Pflegebedürftigen betreut oder vielleicht sogar jemanden Sterbenden betreut zurzeit. Gerne würde ich auch sprechen mit einem Personenschützer oder mit einem Chirurgen. Aber es gibt wahrscheinlich noch viele, viele andere Beispiele, wo jemand von sich sagt, ich trage schon eine sehr hohe Verantwortung. Entweder macht ihr das gerne oder es ist vielleicht auch eine große Last für euch. Wenn ihr mir davon erzählen wollt morgen, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen ab 0 Uhr geschaltet. Freie Themennacht heute. Und weiter geht's mit der Steffi. Und Steffi ist 23. Guten Morgen, Steffi. Morgen. Morgen, Steffi. Und was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's um Essstörung quasi. Eine Essstörung? Das heißt, du bist betroffen. Ja. Beschreib mal so ein bisschen, wie du isst. Ja, das ist gut. Also wenn ich mal was esse, dann kann man es nicht mal unter Essen zählen. So, ne? Das ist dann echt quasi, also wie so ein Tier quasi. Ich fresse wirklich. Du frisst. Und hab dann auch diese typischen Fressattacken und bereue es direkt sofort und ja. Aber manchmal die. Welche Menge frisst du? Ich bleib mal bei dem Begriff, weil das ist auch zutreffend bei der Erkrankung. Welche Menge frisst du? Ich sag mal so mengenmäßig. Ich kann jetzt nur so Beispiele sagen. Also ich gehe zum Beispiel einkaufen und habe zum Beispiel 2 Tüten voll irgendwie. Ja. Da ist irgendwas mit Pudding oder so, also einen kompletten Stuten zum Beispiel irgendwie. Kennst du diese Brioche zum Beispiel? Nee, kenne ich es nicht, aber. Und Stuten und alles. Ja. Fresse ich einfach alles rein. 2 Tüten quasi mit Lebensmitteln voll. Also zwei Einkaufstüten mit Lebensmittel ist ja eine wahnsinnige Menge. Ja. Dann siehst du aus wie eine Schwangere wahrscheinlich. Ne? Laut Freundin nicht. Also nein, ich meine, wenn du das dann alles in dir drin hast. Ach so, ja. Ne? Dann jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist ja eine irrsinnige Menge, die im Magen ist. Was passiert? Ja, was also passiert? Fühlt sich das auch an. Ja, genau. Was passiert dann, wenn du das in dich hineingeschlungen hast? Ja, dann komme ich quasi, dann bin ich aus dem Film wieder raus und komme wieder zur Realität. Und denk mir so, okay, du hast jetzt wieder Scheiße gebaut, du hast gegessen. Wie isst du das eigentlich und wo isst du das alles? Wo frisst du das alles? Ja, also ich kann ja jetzt zum Glück ein bisschen offener sprechen. Also mein Freund ist gerade mit dem Hund raus. Mhm. Ich mache es sehr oft hier. Ich lebe ja jetzt auch zur Zeit bei ihm. Mhm. Damals zu Hause konnte ich das nie machen. Sonst habe ich das zum Beispiel in der Schule habe ich das immer gemacht. Mhm. Damals, weiß ich noch. In der Schule, na gut, da kannst du, wie macht man das denn da? Da sind doch überall Leute. Ja, aber es gab ja dann immer warmes Mittagessen und da kommt man sich ja immer so viel nachholen, wie man wollte. Ach so. Hm. So und ja. Und man konnte ja irgendwie, ich habe dann irgendwie morgens, Entschuldigung, morgens konnte man sich ja diese Brötchen und alles kaufen und ich habe das dann quasi so in Reserve gehalten. Hm. Für den Fall, dass ich eine Fressattacke kriege. Es gab manchmal auch Tage, da habe ich es geschafft zu hungern. Ja. Und so wechselt sich das ab. So ist mein Tagesablauf sozusagen. Wenn du das in der Wohnung machst, setzt du dich dann da gemütlich hin? Oder wie machst du es? Nee, also gemütlich würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach, es kommt auf einmal wie so ein Blitz und dann entweder habe ich was parat oder ich handle sofort, bin in meinem Film, gehe schnell was einkaufen. Ja, ich meine jetzt, wenn du mit den beiden Taschen nach Hause kommst, hockst du dich dann auf die Erde und stopfst alles wild in dich hinein? Oder wie läuft das? Ja, also wenn ich alleine bin, schließe ich meistens zur Sicherheit ab. Hm. Meistens gehe ich auch direkt ins Badezimmer und verkrieche mich da erstmal für ein paar Stunden. Wie, bevor du das gegessen hast? Nein, mit den Tüten. Mit den Tüten? Du gehst mit den Tüten ins Badezimmer? Ja. Und machst noch gar nichts zunächst? Doch, im Badezimmer fresse ich es dann. Ach, so meinte ich das, im Badezimmer. Ja, also ich muss auf jeden Fall alleine sein für den Fall, dass jemand kommen könnte. Mein Freund, der ist, ich weiß zwar, dass mein Freund verarbeiten ist, aber das heißt, du kann ja immer sein, dass er mal nach Hause kommen könnte oder so. Das heißt, du sitzt da auf der Badewanne und isst den Stuten und den Pudding und die Salami und weiß ich was. Ja, sitzt auf dem Boden. Am Boden, hock mich da hin, frisst, schling alles in mir rein. Mhm. Dann gibt es so einen Moment, wo ich dann am Grübeln bin und ja. Gut, dann hast du es ja nicht mehr weit. Und dann wird das alles erbrochen danach. Ja. Kannst du das leicht erbrechen? Manchmal dauert es ein bisschen. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du alles erbrechen kannst, was du in dich hineingestopft hast? Wenn ich immer ein bisschen warte und ich trinke danach meinen. Was mir immer hilft, ist zum Beispiel so eine kleine Wasserflasche, wenn ich die wirklich auf Ex runterschluck, das hilft mir wahnsinnig. Und dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass alles rauskommt. Und das dauert dann schon. Wer weiß von deiner Erkrankung? Ja, also mein Freund weiß das eigentlich. Aber ich verkaufe ihm das jetzt irgendwie so nach dem Motto, dass ich das ja im Griff habe. Mhm. Und dennoch machst du es heimlich, wenn er weg ist. Ja, sozusagen. Wie? Aber sonst. Ja. Wie oft passiert es in der Regel so in der Woche? In der Woche? Also ich sag mal so, jetzt ist es auf jeden Fall öfters passiert. Da haben wir mal 3-4 Mal die Woche und sonst schaffe ich es eigentlich, mich durchzuhungern. Es ist phasenmäßig, wie ich mich halt fühle auch. Genau, also die anderen Tage, an denen du nicht frisst, da hungerst du. Genau, dann esse ich gar nichts. Mhm. Dann trinke ich. Wie viel Jahre geht das jetzt schon so? Also es ist so extrem, ist es jetzt halt wieder seit 2 Jahren. Mhm. Und ist das ja auch angefangen, bitte? Ja, bitte, angefangen? Ja, angefangen hat es mit 13. Aber das war dann auch so phasenweise und ja. Warum hat es mit 13 angefangen? Ja. Das ist jetzt natürlich toll. Bitte? Nein, sorry, es ist 13 ist halt scheiße gewesen. Dein 13. Lebensjahr? Ja. Da sind schlimme Sachen vorgefallen. Ja. Magst du es mir erzählen oder andeuten? Also, ja, ich habe mit 13 halt über sehr lange Zeit Missbrauch erlebt. Wer war es? Das war mein Onkel. Und mit diesem Missbrauch fing es dann an? Nach diesem Missbrauch fing es dann an? Also ich denke mal, dass das sozusagen der Auslöser dafür war. Mhm. Ich habe mich oft versucht, mit diesen Gedanken zusammenzufassen und ich bin schon davon überzeugt, dass es der Auslöser dafür war. Dieser Missbrauch endete dann nach diesem Jahr? Wie meinst du das jetzt? Ja, du sagst, das 13. Lebensjahr war so furchtbar. War es, ja. Wie lange dauerte, hielt dieser Missbrauch an? Ein Jahr oder doch mehrere Jahre? Ein Jahr. Niemand hat davon erfahren damals? Nein. Das ist jetzt auch eine Sache, die noch nicht mal mein Freund weiß. Also, das weiß keiner. Ist ja interessant, wenn du den Zusammenhang selbst schnell so aussprechen kannst. Da ist man ja schon sehr auf der Spur, wo die Ursachen liegen. Ja. Hast du noch Kontakt zu diesem Onkel? Nein. Ich weiß auch gar nichts irgendwie mehr von dem. Ich weiß auch nicht mal, ob er überhaupt noch lebt. Was weiß ich. Und ich... Hast du seitdem... Ja, ich denke auch gar nicht dran. Echt. Also ich denke auch gar nicht daran, wo könnte er jetzt sein. Ich habe natürlich nur Angst, dass er noch lebt, um ehrlich zu sein. Wie kam denn das, dass das dann aufhörte mit nach einem Jahr? Ist der weggezogen oder was ist da passiert? Bitte? Ich sag, wie kam das? Moment, ich verstehe dich gerade. Kannst du es nochmal sagen? Bitte? Ja, ich habe gefragt, wie kam das, dass das nach einem Jahr dann aufhörte? Ist der zum Beispiel weggezogen? Er hatte, also es gab einen großen Streit damals in der Familie. Aber auf gar keinen Fall aus dem Grund, weil es wusste ja keiner. Ja, klar. Und ich hatte halt nur mitgekriegt, dass die sich gestritten haben und ich glaube, es ging irgendwie auch Geld oder sowas, was weiß ich. Da war dieser Streit ein Glück für dich. Kann man so sagen. Der Streit hat dich von dem Täter befreit, sozusagen. Ja, genau, das kann man so sagen. Und hab dann halt nur im Hintergrund, sag ich jetzt mal, so mitbekommen, wie er halt abgehauen ist. Mhm. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Und ja, ich bin erstmal froh. Ja, wie du sagst, das ist echt Glück. Hast du seitdem nie mit jemandem darüber gesprochen? Nein. Das heißt, du sprichst jetzt zum ersten Mal darüber? Ja, deshalb fiel mir das jetzt gerade auch so schwer. Verstehe ich. Wo du gefragt hast. Verstehe ich. Aber ich so denke, du bist jetzt irgendwie im Fernsehen und denke so, scheiße. Ja, es sieht dich ja keiner. Ja. Ich finde das aber sehr gut und sehr mutig von dir, dass du das so offen sagst, weil das wird irgendwann auch der Schlüssel sein, dass dir geholfen werden kann, wenn du das so offen sagst. Ich glaube, Steffi, dass du ganz, ganz dringend in eine Therapie musst. Ganz dringend. Ja, das. Also, das habe ich mir auch so gedacht, weil vor allem, das klingt jetzt blöd, aber es laufen ja manchmal so Reportagen oder so im Fernsehen, ne? Und die gucke ich mir allein aus dem Grund an, weil ich mich dann irgendwie ein bisschen verstanden fühle, weil ich denke mir so, hey, bist nicht alleine auf der Welt. Und aber das Problem ist einfach, ich will quasi so eine Therapie machen. Ja. Könnte jetzt aber irgendwie niemals face to face mit einer Person darüber reden. Ich habe dich am Telefon. Steffi, das glaube ich nicht. Ich könnte schwören, wenn wir beide in einem Raum wären, dann würdest du mir das auch erzählen. Wenn man erstmal ins Gespräch gekommen ist und man hat Vertrauen zu der anderen Person und wenn du zu einem guten Therapeuten oder zu einer guten Therapeutin, vielleicht weil das sogar noch besser kommst, kann ich dir da sehr viel Mut machen, dass das funktioniert. Das funktioniert bei tausenden von anderen Menschen auch und hat gut funktioniert. Du bist ja in einem Dilemma, du schaffst es ja nicht alleine. Einmal hat man dir als Kind ein großes Unglück angetan. So, eine Folge davon ist, dass du eine schwere Essstörung hast. Jetzt bist du 23 Jahre alt und das läuft schon so viele Jahre und du drehst dich im Kreis. Und es wird sogar noch ein bisschen schlimmer, wie du gerade gesagt hast. Ja, also ich sag mal so, mit schlimmer meine ich halt, dass es halt extremer geworden ist. Ja, genau. Ja. da musst du, sonst drehst du dich wirklich wie ein Hamsterrad immer auf derselben Ebene. Aber weißt du, ich meine, ich denke mir so, klar, ich bin jetzt keine alte Oma oder so, aber ich denke mir so, wenn ich was hätte machen sollen, dann hätte ich es vielleicht schon viel früher machen sollen. Nee, das ist überhaupt niemals zu spät. Und jetzt mit 23 fühle ich mich einfach so. Steffi, das ist niemals zu spät, das zu machen. Ich habe ja schon mit Frauen gesprochen, die mit 50 erst zum Therapeuten gegangen sind und die als Kind missbraucht wurden. Es ist nie zu spät. Und heute geht es denen gut, oder wie? Es gibt viele, viele Erfolgsmeldungen, ja. Mhm. Ich habe eine sehr, sehr nette Psychologin heute Nacht hier. Ich möchte, dass die Sabine dir das mal genau erklärt, wie das so mit der Therapie ist und dass du da keine Angst vor haben musst. Ja, geht das? Okay. Können wir dich jetzt, du legst auf und können wir dich jetzt gleich nochmal anrufen? Geht das? Ja, ich bin sowieso ein Nachtmensch. Gut. Ich meine, hoffentlich kommt dein Freund jetzt nicht gleich wieder rein. Ja, dann werde ich irgendwie... Okay, dann wird es irgendwie nicht gehen. Deswegen werden wir uns beeilen. Dann ja. Machen wir jetzt mal schnell Schluss. Wir legen auf und du wirst, ich bitte meine Regie, die Männerpsychologin zu sagen, dass du sehr schnell angerufen werden sollst und das wird dann auch gleich passieren. Okay. Liebe Steffi, toll, dass du angerufen hast. Sehr mutig von dir. Und ja, danke. Sieh's mal an als ersten Schritt zur Selbsthilfe. Und dann kann es nur noch aufwärts für dich gehen. Ich hoffe es. Ja, alles Liebe, alles Gute. Bitte leg auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist ein junger Mann, 30 Jahre alt, mit dem schönen Namen Sören. Hallo Sören. Schönen guten Abend, lieber Domian. Ja, Sören. Um was geht's denn bei dir? Um das Thema Frauen und Liebe und ja. Das große Thema. Ja, ich sehe dich auch gerade im Fernsehen, also du siehst top aus, muss ich sagen. Wenn ich nicht auf Frauen stehen würde, ich wäre schwul und würde dich nehmen. Nein, du machst mich ja ganz verlegen. Aber wieso? Lass uns mal anfangen zu reden. Also, Thema Frauen und Liebe, läuft's nicht so gut bei dir? Also, wenn du ehrlich wissen willst, bin ich so verzweifelt. Also, ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, ich bin jetzt anderthalb Jahre Single, ich hatte schon eine längere Beziehung, ich habe auch eine kleine Tochter, aber die letzten Jahre in der Beziehung klappten gar nicht. Mhm. Ich wurde, also, es war so, dass ich auch in der Beziehung also gar nicht zu Wort kam und dies und das, dann habe ich aufgegeben und es war teilweise dann so, dass ich halt auch mal, also... Ja, was schnell ist, aber mein One-Night-Stand ist keine Beziehung. Ich suche einfach auf dieser Erde, weil ich weiß, dass ich, also es macht mich wirklich traurig, dass ich weiß, jeder hat ja nur eine gewisse Zeit. Ja, aber du bist ja noch gut dabei mit 30 Jahren. Ja, aber wenn du bedenkst, dass ich, weil alle verstehen mich falsch und denken, ich sei sonst was, ich werde schon, wenn ich jetzt mit einer SMS schreibe, dann vergleicht sie mich schon mit irgendwie, einem, was weiß ich nicht, was, ja, der sie belästigt oder sagt, lösch meine Nummer und bitte ruf nie wieder an und dies und das oder macht sich lustig, dann wird man angerufen. Ich halte mir fest, ja. Also, da ist Sören, der ist 30 Jahre alt, der hat schon eine Menge Beziehungen hinter sich, kann man das so sagen? Einige Beziehungen? Nein, also wenige kann man sagen, weil wie ich viele? Auch, ich wie viele Beziehungen? Ja, also ich hatte jetzt 5 oder 6 Beziehungen, das ist ja nicht so. Ja. In meinem ganzen Leben, das ist ja nicht so viel. Naja, gut, und es gibt schon ein Kind. Und du hast eine anderthalbjährige Tochter. Nee, du, ein Kind hast du. Du bist anderthalb Jahre Single, ne? So war das. Ja, genau. Und sie ist 2, meine Tochter ist 2. Und so. Ich suche jetzt halt brennend mit meinem Casting, was ich gerade mache. Mit einem Casting? Ja, genau. Ich mache jetzt auf YouTube ein Casting, wo ich eine Frau suche. Und da ist es jetzt so, dass ich sogar Geld biete. Dass ich sogar jetzt versuche, Geld zu bieten, wenn sie denn gewinnt und mich nimmt. Ja, weil ich sie kann. Ja. Das verstehe ich. Du machst auf YouTube ein Casting und suchst auf diese Art und Weise eine Frau. Das heißt, du präsentierst dich auf YouTube. Was sagst du da? Was machst du da? Dass ich der Pop-Titan bin. Und dann melden sie sich auch. Dann schreiben sie kurz. Und dann tun sie ganz... Also dumm und fragen, ja, was ist denn das überhaupt? Obwohl sie ja sehen, dass ich da, also da steht zum Beispiel, gewinne das und das Geld und den Pop-Titan so. Ja. Und dann schreiben sie mich an und im Laufe des Schreibens, also zum Beispiel auch auf Facebook, schreibt man sich dann die Finger wund, man verbringt stundenlang, bis dann irgendwann kommt, nee, aber ich will dich nicht, so. Und dann frage ich, warum? Ja, ach, du bist peinlich oder lächerlich oder sonst was. Ja, stopp. Top-Titan oder Pop-Titan? Pop-Titan. Pop-Titan. Genau. Also du preist Poppen jetzt. Das verstehe ich. Du preist dich an als Pop-Titan. Und wie viel Geld? Um wie viel Geld geht's da? Das ist jetzt nicht so eine große Summe, das ist jetzt ein Tausender, aber ja, ich denke mal, aber dafür arbeite ich auch lange und ich meine, ja, bietet er das ja auch. Ja. Wunderst du dich, dass die Frauen, das klingt doch alles wie eine Verarsche, wunderst du dich, dass die Frauen da dann, und du wunderst dich, dass sie nicht wirklich seriös darauf reagieren? Das ist doch, klingt doch alles ein bisschen seltsam. Naja, was heißt, also ich mache das ja seriös. Ich sage, schickt mir eure Bewerbung, schickt mir ein Foto, schickt mir einen Lebenslauf, was ihr gemacht habt. Und ja, es gibt ja auch dann Interessenten, aber gestern hatte ich zum Beispiel eine, die hat mich dann danach, erst hat sie gesagt, naja, welches Foto nimmst du denn? Dann habe ich mir ein Foto genommen, weil sie gesagt hat, ja, das darfst du. Und auf einmal bin ich blockiert und ich komm gar nicht mehr zu Wort. Und das macht mich so wahnsinnig traurig. Reg dich nicht auf. Ja. Warum so umständlich mit YouTube? Warum gehst du nicht in eine normale Partnerbörse? War ich auch schon, das habe ich auch schon versucht bei einer, die ich weiß nicht, ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber da war das so, also dass sie kurz reingeklickt haben, dann hat man interessant geschrieben, dann hat eine geschrieben, ja okay, aber dann nach paar Sätzen, nee, aber ich habe doch kein Interesse. Und das sind teilweise wirklich gewesen, wo ich schon sagen würde, also Mädel, du bist auch nicht gerade mein Typ. So und warum machst du es denn nicht auf die ganz klassische Methode, draußen Frauen ansprechen? Habe ich auch schon versucht, aber ich bin eigentlich von Natur aus bin ich schüchtern. Ich gehe ja gar nicht so. Du klingst aber gar nicht schüchtern. Nein, das ist Wie siehst du denn aus? Normal. Ich habe da ein Bild. Ich habe euch ja irgendwie ein Bild geschickt so. Und das ist irgendwie echt? Ja. Ja. Ich frage mal meine Regie. Ja, wir können es leider immer nicht einblenden. Tut mir leid. Schade. Ich hätte dich gerne mal angeguckt. Das ist, ich sehe eigentlich ganz gut, also ich persönlich finde, dass ich eigentlich gut aussehe. Ich treibe auch viel Sport, ich laufe dreimal die Woche und ich suche halt auch eine Frau, die mich versteht und mit der man super reden kann. Und ich habe, das ist das, was mich stört, Domian, weil du bist ein netter Kerl, weißt du, ich würde wirklich, ich habe schon gedacht, Männer, mit denen kannst du so gut reden, aber ich stehe nur mal auf Frau. Sicher, es ist immer schwierig, jemanden zu finden, völlig klar, aber... Pfeifst du gerade? Hallo? Nein, ich habe hier gerade eine SMS bekommen. Ach so. Mein Handy pfeift. Das machst du irgendwie so. Und ich habe jetzt schon SMS, weil die mich wahrscheinlich jetzt alle sehen bei dir. Aber es ist mir ja egal. Ich suche nur die eine, die... So, ich glaube, man muss einfach... Ich meine, du bist anderthalb Jahre Single. Das ist schon eine Weile, aber es ist auch noch nicht so mega lange. Man muss einfach geduldig sein. Natürlich gibt es tolle Frauen. Vielleicht müsstest du auch deine Strategie ein bisschen ändern, dich vielleicht ein bisschen zurücknehmen, vielleicht auch ein bisschen seriöser auftreten. So klingt das alles ein bisschen trashig, wie du das machst. Das nehme ich jetzt mal so hin, weil ich nehme dich sehr ernst. Ja, ich will dich gar nicht beleidigen. So. Ich meine das als guten Rat. Vielleicht, wenn der Weg, ist auch klar, wenn der eine Weg so nicht funktioniert, vielleicht wäre ein anderer Weg besser, vorsichtig zu gehen. Ich kann dir ja gar keine richtigen Tipps geben, ich weiß es ja gar nicht. Wenn wir jetzt ein Bild hätten einblenden können, naja, eine Partnerbörse hätten wir eh nicht gemacht. Ja, ich kriege jetzt Hunderttausende. Ich sag dir, jetzt kommt gerade die Top-Frau, die hat gerade gesimst. Das wäre doch schön. Die wird sein. Aber Domian, guck mal, Felix, ne, der Baumgartner ist doch jetzt von 39 Kilometer gesprungen. Und wir haben alle gesehen, wie klein die Welt eigentlich ist. Es muss doch auf dieser kleinen Welt, muss es doch irgendwo eine Frau geben, mit der man super sich unterhalten kann, Ich bin sicher, dass es sogar mehrere in Deutschland gibt, die sich mit dir toll unterhalten können und mit, dass du mit einer von denen auch glücklich wirst. Jetzt geh du mal an dein Handy. Wer weiß, was da alles Tolles gekommen ist. Ich drück dir von Herzen. Man muss sich ja auch, du hast doch gerade gesagt, dass ich mich zurücknehmen sollte. Also muss man sich ja auch rar machen, oder wie siehst du das? Ja, du kannst ja mal gucken, was sie geschrieben haben. Aber ich würde die Methode mir mal ein bisschen überlegen. Mehr kann ich hier gar nicht sagen. Es muss mit Teufel zugehen, wenn du keine nette Frau findest. Ich wünsche es dir von Herzen, Sören. Da pfeift's schon das wieder. Alles das Gute. Alles ich wünsche dir auch einen super schönen Abend und wie gesagt, du kannst aber trotzdem das Foto ja noch kriegen. Also die Regie hat das und ich wünsche dir eine super schöne Nacht. Und du bist ein Top, du bist ein Mensch, den ich auf dieser Welt nicht missen will. Also du bist wirklich ein toller Mensch und vielen Dank, lieber Domian. Vielen Dank. Schöne Grüße aus Hamburg. Tschüss. Danke und tschüss. Ciao. Ciao. Sören kriegt keine Frau. Warum wohl? Andrea. Andrea ist 40. Hallo, Andrea. Hallo. Hallo, du bist ja ganz, ganz zart mit der Stimme. Das ist ja sehr angenehm. Dankeschön. Ja, ich sitze hier im Bett. Ich habe gerade umgeschaltet und dich gesehen und gedacht, hey. Ruf du mal an. Ja, ich wollte was loswerden. Erzähl, was ganz. Und zwar, ich wurde letztes Jahr von meinem Sohn zusammengeschlagen. Und wie alt ist denn der Sohn? Er wird bald 18. Und der Sohn hat sich zusammengeschlagen? Ja, genau. Und es quält mich bis heute. Und, beschreib doch mal genau, was da vorgefallen ist. Wir hatten uns gestritten. Er wollte ja mehr Geld, mehr Klamotten, eigentlich fast alles im Leben haben, was ich als Alleinerziehende natürlich nicht geben kann. Und durch ein einfaches Nein ist er vollkommen ausgerastet und hat mir einen Kopfnuss verpasst und hat mich... Was hat er dir verpasst? Ein Kopf? Kopfnuss nennt man das. Ein Stirn auf meiner Nase. Und als ich zu Boden fiel, dann hat er nur noch auf mich eingeschlagen und eingetreten. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Und, ja, dann? Ich und dann? Und dann? Naja, er wollte auf meinen jüngsten Sohn auch losgehen. Ich habe ja noch einen 11-jährigen Sohn, der hat das auch mitgekriegt. Und da bin ich nochmal aufgestanden und dazwischen gegangen und habe den Kleinen genommen. Und da haben wir uns im Badezimmer versteckt. Und da haben wir gewartet. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir gewartet haben, bis er vorbeigegangen ist am Bad. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen und dann habe ich, ich habe leider Gottes, das sage ich jetzt leider Gottes, aber die Polizei musste kommen. Das finde ich auch sehr richtig, will ich ja gleich mal zwischendurch sagen. Naja, gut, ich werde bis heute dafür bestraft, dass ich die Polizei angerufen habe. Du hast die Polizei angerufen. Da war er noch in der Wohnung, in seinem Zimmer. Ja, da ist einfach seelenruhig dann in sein Zimmer gegangen. Übrigens, bevor du weitererzählst, das klingt so dramatisch, dass ich mir vorstellen kann, dass du auch schwere Verletzungen hattest. Welche Verletzungen hattest du? Mein Nasenbein ist ja verstaucht gewesen, also angeknackst ist er. Und ganz viele Prellungen über mein Auge und Gesicht und ganzen Körper. Mhm. Was eigentlich nicht wie, komischerweise nicht weh tat. Also erst am nächsten Tag, also im Krankenhaus. Ich musste ja danach ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus, ich weiß nicht, war wie geschockt und es hat nicht weh getan. Jetzt erzähl mal weiter. Du hast die Polizei angerufen, die Polizei kam. Was passierte dann? Ja, die haben ihn erstmal gefragt, was das hier sollte und so. Was ihn einfällt, seine Mutter zu schlagen und so. Aber er war ziemlich frech und was weiß ich. Und naja, die haben vorgeschlagen, ihn mitzunehmen. Weil ich konnte ja nicht, ich hab nicht mehr reagieren können. Mhm. Haben sie ihn mitgenommen? Ja. Mhm. Ja, natürlich. Ich glaube, der kam erst mal am Wochenende in eine Pflegefamilie. Der ist jetzt in eine Jugendeinrichtung, betreutes Wohnen. Ist er jetzt? Ja. Mhm. Du hast gesagt, du hast gerade so eine komische, kryptische Bemerkung gemacht. Das musst du bezahlen, bitter bezahlen, dass du die Polizei gerufen hast? Ja. Inwiefern? Mein Sohn hasst mich. Und mein großer Sohn, weil ich das getan habe. Und meine Familie. Deine Familie? Ja. Deine Familie hasst dich deshalb oder verachtet dich deshalb? Ja, genau. Mich und meinen jüngsten Sohn. Wer ist die Familie? Wen meinst du damit? Meine Mutter, mein Vater, meine Familie. Meine Familie. Deine Mutter und dein Vater sind böse auf dich, dass du die Polizei geholt hast, wo der Kerl dich so zugerichtet hat? Ich weiß. Der ist jetzt in der Einrichtung, hast du gerade gesagt. Wie ist denn, ja, betreutes Wohnen, genau. Wie ist denn der Kontakt zwischen dir und ihm im Moment? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Wie lange jetzt schon nicht? Seit dem Vorfall? Das letzte Mal im Februar gesehen, da wollte er Klamotten haben. Hat er sich mal bei dir entschuldigt? Nein. Er zeigt keine Reue. Wurde er eigentlich, hast du ihn auch angezeigt? Ist dann? Ja, er wurde angezeigt. Die Polizei macht das automatisch heutzutage, weil viele Frauen Angst haben. Was ist denn dann aus dieser, gab es dann eine Gerichtsverhandlung auch? Nein, die Staatsanwalt hat es leider fallen lassen. Mhm. Ich hatte im Januar oder Februar einen Brief gekriegt und die haben es fallen lassen, weil es mir erst belegt war. Mhm. So, jetzt ist die Situation, du lebst mit deinem kleinen Sohn weiter alleine. Ja, genau, wir sind jetzt komplett alleine, genau. Du hast keinen Kontakt zu dem 18-Jährigen mehr. Der hat auch nie Reue gezeigt. Nein. Und deine Familie, deine Mutter, dein Vater beschimpfen dich quasi, dass du den Jungen aus dem Haus geekelt hast. So in der Richtung. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ich will dir mal was sagen. Was? Ich finde es eine Schande, wie deine Eltern reagieren. Ich finde es eine Schande. Ich finde sehr richtig, was du gemacht hast. Das war sehr konsequent. Wenn dieser Kerl die eigene Mutter, dieser Sauhund, seine eigene Mutter schlägt, gibt es kein Pardon für mich. Kein Pardon. Dann gehört er raus. Und wenn er nicht mal Kerl genug ist, mit 18 Jahren, nachher, nachdem er vielleicht ein bisschen zur Besinnung gekommen ist, sich zu entschuldigen, ist das alles genau richtig, was du gemacht hast, Andrea. Alles richtig. Danke. Ich fühle mich so schlecht. Gibt es denn niemanden in deinem Umfeld, der sagt, das ist richtig, was sie oder was du gemacht hast? Es gibt einzelne Personen, aber die meisten Leute, also im Nachbarschaft, kann ich total vergessen, weil die haben zwar das alles gehört, meine Hilfeschreie und so, aber wir wissen ja, wie das ist mit Nachbarn. Sagt ja keiner was. War der denn vorher auch schon eher schwierig und gewalttätig? Es ging. Er war nicht gewalttätig, aber er hatte schon Neigungen, wenn man ihm was mit einem Nein gesagt hatte, dass er schon auf einen zukam und sein Gesicht in dein eigenes reingesteckt hat. Kennst du das? So bedrohlich? Mhm. Ja, das hatte er wohl getan. Ja. Ja. Jetzt erklären wir mal ein bisschen ausführlicher die Position deiner Eltern. Warum kritisieren sie dich? Ich habe keine Ahnung. Wie? Es gibt kein Gespräch darüber? Nein, ist Kontakt oder ich habe ein SMS gekriegt und das war's. Wie bitte? Ja. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinen Eltern? Es war eigentlich okay. Es war eigentlich okay. Und es gab über diesen Vorfall kein Gespräch mit deinen Eltern? Nein. Du hast denen das nie so richtig erzählen können, wie du es mir gerade erzählt hast? Nein. Ich kenne nur die Geschichte von meinem ältesten Sohn und das ist natürlich, also so viel ich auch weiß, was er beim Jugendamt versucht zu erzählen und was weiß ich, was er da überall versucht hat zu erzählen, war nur Lügen. Und nicht das, was wir mitgemacht haben hier. Ich bin froh, dass ich wenigstens einen ärztlichen Attest habe, weil ich war, wie gesagt, im Krankenhaus und ich bin froh, dass die Polizei hier war, weil die haben mir bestätigt, dass auf jeden Fall, dass da wirklich mit diesen Jungen was nicht stimmt. Und ich bin froh, dass solche Menschen dann wenigstens das gesehen haben und das mitgekriegt haben. Aber was mir wirklich in den Kopf geht, ist, dass es da nicht einmal, wohnen deine Eltern bei dir in der Nähe? Nein, im Ausland. Ach so, na gut, aber trotzdem, wie weit weg wohnen die? In Großbritannien. Gut, da kann man ja auch hin telefonieren, dass man mal... Ich weiß, es ist nicht weit, die haben auch Post, das ist unglaublich, aber naja. Sind das Engländer? Ja. Bist du auch Engländerin, folglich? Ja. Ach so, ja. Man hört es gar nicht, deshalb... Dankeschön. Natürlich wäre es ganz, ganz normal gewesen, dass man mal telefoniert und sagt, was ist denn bloß passiert, erzähl doch mal und so. Aber die haben ihn, jetzt kommt noch die Härte, die haben ihn dieses Jahr noch eingeladen nach England zu Urlaub und alles und ja, super, und mein jüngster Sohn und ich, wir sitzen hier, werden behandelt wie die Schwerverbrecher. Mhm. Und das hat meine Seele jetzt wirklich so dermaßen verletzt, dass ich fast jeden Abend hier sitze im Dunkeln und denke, mein Gott, womit habe ich das verdient? Du hast gerade gesagt, glaube ich, dass er nochmal eine SMS geschickt hat, ne? Mhm. Was stand denn da drin? Dass wir nicht mehr existieren, mein jüngster Sohn und ich. Dass ihr nicht mehr existiert? Mhm. Hat er geschrieben? Mhm. Also meine Familie jetzt, ne? Nicht mein Sohn. Mein ältester Sohn, der schreibt mir nicht. Naja, das war die SMS von der Familie, genau. Ja. Mhm. Andrea, ich finde das, find das wirklich erschütternd. Mir fehlen wirklich die Worte für den Fall. Und es hat meine Seele. Bitte? Ich weiß nicht. Es hat meine Seele sehr verletzt. Ich sitze hier fast jeden Tag und zweifle an das, was ich getan habe, ob das richtig war oder nicht. Ja, aber auch was, wenn du sagst. Aber was, auch wenn du sagst. Was wäre die Alternative gewesen? Ich weiß es nicht. Ich kann dir sagen, die Alternative gewesen wäre, dass du es nicht gemacht. Das wäre vielleicht eine Weile wieder ganz gut gelaufen, aber der hat seine Macht da demonstriert und in der nächstbesten Gelegenheit hättest du wieder eine volle Kanne ins Gesicht gekriegt, wenn irgendetwas nicht so gelaufen wäre, wie er es möchte. Und so wäre es weitergegangen und so wäre es weitergegangen. Er hätte dich verletzt, er hätte dich vielleicht schwer verletzt, er hätte vielleicht dein anderes Kind auch verletzt. Insofern ist es, ich garantiere dir, dass 99% auch unserer Zuhörer jetzt genau auf deiner Seite sind. Absolut der gesunde Menschenverstand sagt, das muss man so machen. Auch wenn es der eigene Sohn ist, so bitter das ist. Aber der eigene Sohn hat dich auch verletzt. Ich weiß, aber er ist trotzdem mein Kind. Er ist trotzdem mein Kind, kannst ja. Kannst du das verstehen? Ja, natürlich kann ich es verstehen. Ja, es ist ja auch das Unglück, quasi das Kind, wie auch immer und warum auch immer, jetzt verloren zu haben, erstmal. Das kann ich gut verstehen, das kann ich verstehen. Als die Polizei ihn mitgenommen hat, dieses Bild von ihm, vergesse ich nicht. Da hat man zwei Polizisten, die nehmen dein Kind mit, der ist ja mitgegangen, erhobenen Kopf und ja. Ist das nochmal gut, dass sie ihn mitgenommen haben? Wer weiß, was er vielleicht in der Nacht noch angestellt hätte in seiner Wut? Man weiß es nicht. Ja, das stimmt. Andrea, hast du denn mal irgendwann in dieser Zeit, jetzt in der letzten Zeit, irgendwo Hilfe mal gesucht? Seelische Hilfe, psychologische Hilfe? Nee, also ich war bei Frauen helfen Frauen und da habe ich eine ziemlich liebe Frau kennengelernt. Wir reden auch so ab und zu miteinander. Ich finde, du solltest dir professionelle Hilfe suchen, zumindest für eine Weile, um ein bisschen stabiler zu werden. Wir werden dir jetzt dabei behilflich sein, was für dich gut wäre in dem Fall. Ja? Einverstanden? Du sagst das so zurückhaltend? Ja, diese Erfahrung hat das mit mir gemacht. Ich war früher ein anderer Mensch. Ich war so froh und glücklich. Deswegen muss da etwas Professionelles passieren. Weil du musst man hat mich immer als die verrückte Britin getitelt. Weißt du, du musst ja ein stabiler und auch wieder zufriedener Mensch werden, um eine gute Mutter für deinen jungen Sohn zu sein. Wenn du jetzt völlig zerbrochen bist, kannst du ja gar nicht deinem kleinen Sohn alles geben, was du ihm geben möchtest. Lieber Andrea, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen. Alles Weitere dann im Hintergrund. Okay. Also ich soll jetzt auflegen. Bitte leg du auf, und du wirst gleich wieder angerufen von uns. Okay. Und nochmal als allerletzten Satz, du hast alles richtig gemacht. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, nochmal zwischendurch der Hinweis auf morgen. Ich trage eine große Verantwortung, heißt unser Thema morgen, und ich möchte gerne mit Leuten reden, die in der Tat eine große Verantwortung tragen. Sei es, dass sie vielleicht einen Schwerstkranken betreuen, einen Sterbenden betreuen. Sei es, dass sie eine Firma übernehmen oder einen ungewöhnlichen Beruf haben, oder was heißt ungewöhnlich, einen Beruf haben, wo man eine große Verantwortung trägt, als Flugkapitän, als Chirurg. Es gibt sicher als Feuerwehrmann, als Rettungshelfer, da gibt es ja auch viele Beispiele. Oder vielleicht auch gerne mit einem Personenschützer. Also das Thema morgen heißt, ich trage eine große Verantwortung. Gerne könnt ihr ab 0 Uhr morgen anrufen oder mailen. Tragt ihr diese Verantwortung gerne? Wie fühlt ihr euch, während ihr diese Verantwortung tragt, oder vielleicht ist sie auch eine große Last für euch? Das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Samira. Und Samira ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Samira. Hallo. Hallo, Samira. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin schwanger. Du bist schwanger und das sollte jetzt noch nicht sein. Nee, das sollte so nicht sein. Und Samira ist ein afghanischer Name? Keine Ahnung, meine Eltern fanden den Namen einfach schön. Mich interessiert das Kind ehrlich auch nicht so. Aber meine Eltern fanden den Namen schön und dann haben die für mich ausgesucht, aber ich bin Deutsche, also von daher. Ach so, also die Wurzeln und die Eltern sind Deutsche. Ja. Ja. Du bist 16 Jahre alt und schwanger. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Wer ist der Vater? Ja, also den Vater, den habe ich halt auf einer, also bei der, in der Disco kennengelernt. Und ja, keine Ahnung, also ich war halt ziemlich betrunken. Mhm. Und ja, dann hatten wir halt abends eine Affäre. Mhm. Und ja, dann bin ich halt schwanger geworden. Und ihr habt nicht verhütet? Doch, wir haben verhütet. Ihr habt verhütet? Ja, wir haben verhütet. Aber dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, also ich habe halt, ich habe irgendwas von meinem Hals. Ich habe halt die Pille genommen, aber ich habe sie auch regelmäßig genommen, aber sie hat halt irgendwie nicht das getan, was sie tun sollte, und so bin ich halt trotzdem schwanger geworden. In der wievielten Woche oder in welchem Monat bist du denn? Ich bin jetzt im zweiten Monat. Ja. Ja. Hast du denn überhaupt noch Kontakt zu dem Vater des Kindes? Nein, habe ich nicht. Also ich hatte ihm das halt, als ich das gerade wusste, ihm das gesagt. Mhm. Und er hat aber halt irgendwie gedacht, weil dass ich auf ihn stehen würde. Und das war's? Was hat er gedacht? Dass ich auf ihn stehen würde. Ach so, dass du auf ihn also, stehen würdest. Mhm. Ja, und dann hat er halt gedacht, dass ich das nur aus Lüge irgendwie erzähle. Mhm. Also als Trick. Ja. Also, aber auf jeden Fall, du weißt den Namen und du hast auch eine Telefonnummer und du kommst an den Typ schon ran. Seine Telefonnummer habe ich nicht mehr. Die habe ich dann gelöscht, weil mir wurde das halt alles irgendwie zu doof, dass ja, also dass er da halt nur denkt, dass ich ihm das erzähle, einfach so. Deswegen wollte ich dann halt nichts mehr mit ihm zu tun haben und habe dann auch seine Telefonnummer gelöscht. Ach du liebe Zeit. Das heißt, man kann diesen jungen Mann gar nicht ausfindig machen. Du weißt keinen Namen, keinen Wohnort, gar nichts. Nein, nicht mehr. Ich war halt, ich kann mich an diesen Wohnort gar nicht mehr erinnern. Und den Namen, ich weiß auch, also ich könnte da irgendwie, also wirklich über 10.000 Ecken drankommen, aber ich weiß irgendwie nicht wieso. Und ich bin auch momentan froh, dass ich nichts mit ihm zu tun habe. Mhm. Wie alt war er oder ist er? Schätzungsweise? Ja. 18 oder so. Mhm. Ich weiß es nicht mehr ganz. So, jetzt bist du schwanger. Das ist natürlich in der Situation und in dem Alter eine schwierige Lage. Ja. Wer weiß davon? Nur meine allerbeste Freundin. Deine Eltern noch nicht? Nein, meine Eltern auf gar keinen Fall. Also mit meinem Vater habe ich auch kaum was zu tun. Und aber du lebst bei deinen Eltern noch? Nein, meine Eltern sind auch getrennt. Ach so, du lebst bei der Mutter? Ja, ich lebe bei meiner Mutter. Mit meinem Vater habe ich kaum mehr was zu tun. Und mit meinem Vater habe ich kaum mehr was zu tun. Was glaubst du denn, wie deine Mutter reagiert, wenn sie das erfährt? Meine Mutter, die würde mich unterstützen, aber mein Vater würde, keine Ahnung, ausrasten. Und das würde dann unser Familienverhältnis, also unser Verhältnis noch schlechter machen, als es jetzt schon überhaupt ist. Ja, gut. Deswegen war ich auch noch nicht beim Arzt. Ja, also ist ja schon mal gut, dass du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast und dass du rein theoretisch kannst du mit ihr darüber sprechen. Ja, ein bisschen. Ja, auch nicht wirklich viel, weil die werden alle, ich bin halt von meiner Mutter, die Familie ist halt ziemlich so, Spießer. Und da sind halt alle total brav und ich bin halt so ein kleiner Revoluzzer und keine Ahnung, ich würde von der Familie total verstoßen werden. Was denkst du denn, was werden soll? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Mhm. Wirklich nicht. Also, da gibt es jetzt zwei Sachen. Du musst zu einer Beratungsstelle und ich finde schon, dass du mit deiner Mutter sprechen solltest. Unter vier Augen. Aber das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie meine Mutter darauf reagiert. Und ich denke mal, dass sie nicht darauf so schlimm reagieren wird. Aber meistens reagiert sie doch dann anders. Mhm. Dann gehst du zuerst mal zu einer Beratungsstelle. Ja. Da sind sehr erfahrene Menschen, die dir das genau erklären können, wie man dann weiter sich verhält. Und dann hast du einen guten Ansprechpartner erstmal. Wir werden dir jetzt mal eine Beratungsstelle an die Hand geben, Samira. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir und dann geben wir dir das, okay? Okay. Die Sendung ist nämlich jetzt rum, aber wir melden uns gleich wieder bei dir. Du musst nur auflegen. Vielen Dank. Bis gleich, alles Gute. Okay, bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Patricia Unger. Morgen heißt unser Thema wie bereits erwähnt, ich trage eine große Verantwortung. Wer von euch trägt eine große Verantwortung? 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin, ciao.